Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So now you've understood how incredibly Peter has totally trusted in God. Jetzt hast du verstanden, wie stark Petrus völlig auf Gott vertraut hat. But you know, he doesn't say that God has all the power to do this stuff in us and then he stops there. Aber er sagt nicht, dass Gott die ganze Macht hat, diese Dinge in uns zu tun und dass er dann dort aufhört. He adds the word forever. Er fügt das Wort für immer hinzu. So do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means today, tomorrow, the day after tomorrow. It doesn't matter how far time goes. Es bedeutet heute, morgen, übermorgen, egal wie weit die Zeit reicht. And then he adds the word amen. Dann fügt er das Wort Amen hinzu. In the original Greek, the word amen is there too. Im griechischen Original steht auch das Wort Amen. Now, the word amen is not a Greek word, it's a Hebrew word. Das Wort Amen ist kein griechisches Wort, es ist ein hebräisches Wort. People say it's the most transliterated word. Man sagt, es sei das am häufigsten in andere Sprachen übertragene Wort. And the word has a root that God is faithful. It has to do with God's faithfulness. Das Wort hat eine Wurzel, dass Gott treu ist. Es hat mit Gottes Treue zu tun. Many times when Jesus said, "Verily, verily, I say unto you." Sehr oft, wenn Jesus sagte, "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch." In the original Greek, Jesus simply said, "Amen, amen." Sagte Jesus im griechischen Original einfach, "Amen, amen." And unless you really understand what that meant, it's hard for us to even make sense of it. Wenn man nicht wirklich verstanden hat, was das bedeutete, ist es für uns schwer, den Sinn dahinter zu erkennen. But it was a saying that was used a lot among that culture. Es war ein Ausspruch, der in der damaligen Kultur häufig verwendet wurde. So when Peter added the word Amen, he didn't say, "Okay, I'm finished with the prayer. Amen." Als Petrus also das Wort Amen hinzufügte, sagte er nicht, "Okay, ich bin fertig mit dem Gebet. Amen." What he tried to express is, God is so faithful. What I've just told you is absolutely the truth. Was er damit ausdrücken will, ist, Gott ist so treu, was ich euch gerade gesagt habe, ist die absolute Wahrheit. So remember. Vergiss also nicht. He put the amen to the statement that God has all the power needed to do this forever. It doesn't matter how long it takes. And this is the truth. Petrus hat das Amen an die Aussage, Gott hat alle Macht, dies für immer zu tun, angehängt. Es spielt keine Rolle, wie lange es dauert. Das ist die Wahrheit. And then he's just finishing with some beautiful greetings that shows his tender heart. Dann schließt er mit einem schönen Gruß ab, der sein zartes Herz zeigt. Look, he says, "I, Peter, with the help of Silas, whom I consider a trustworthy, faithful brother." Er sagt in Vers 12, "Ich, Petrus, habe euch mit Hilfe von Silas, den ich für einen vertrauenswürdigen, glaubenserfüllten Bruder halte, I have written you this short letter." Diesen kurzen Brief geschrieben. Again, we see such a different Peter. Wieder sehen wir einen ganz anderen Petrus. Hey, I've written this letter because I know how to do this. Ich habe diesen Brief geschrieben, weil ich weiß, wie man das macht. No. Nein. With the help of Silas. Mit Hilfe von Silas. Peter was a man. He must have been a man of such deep humility. Petrus war ein Mann, der sehr demütig gewesen sein muss. At the time when he wrote this letter. Als er diesen Brief schrieb. Because look, he puts himself in such a low position. Denn schau mal, er stellt sich selbst in eine so niedrige Position, that he doesn't put himself above Silas. Dass er sich nicht über Silas erhebt. He puts himself on the same level. We are brothers, he says. Er stellt sich selbst auf die gleiche Stufe. Wir sind Brüder, sagt er. So he considered Silas, who walked with him, who helped him write this letter, as a brother on his own level. Er betrachtete also Silas, der mit ihm ging und ihm half, diesen Brief zu schreiben, als einen Bruder auf derselben Ebene. For me, it's always sad when there is hierarchy in leadership. Ich finde es immer traurig, wenn es in der Leiterschaft eine Hierarchie gibt. I don't think there's a need for it. Ich denke nicht, dass wir sie brauchen. All of us are brother, and the only hierarchy is where Jesus is the head. Wir sind alle Geschwister und die einzige Hierarchie ist die von Jesus, der das Haupt ist. And Peter lived this like this. Petrus hat es so gelebt. Then he says, "We've written you this short letter so that I might encourage you and personally testify that this is the truth. Dependable grace of God. Dann sagte er, wir haben euch diesen kurzen Brief geschrieben, damit ich euch ermutige und persönlich bezeuge, dass dies die wahre, verlässliche Gnade Gottes ist. So, and even here we see the incredible heart. He wants to encourage people. Auch hier sehen wir sein außergewöhnliches Herz. Er möchte die Menschen ermutigen. And I wonder if his denial of Jesus has marked him for life. Ich frage mich, ob seine Verleugnung von Jesus ihn für sein Leben lang geprägt hat. Not in a sense of living in condemnation. Nicht in dem Sinne, dass er in Verdammnis lebte. But in a sense of always being reminded of his own weakness and the incredible grace of Jesus who restored him. Sondern in dem Sinne, dass er immer wieder an seine eigene Schwäche und an die großartige Gnade Jesu erinnert wurde, der ihn wiederhergestellt hat. Do you remember what Jesus said? Weißt du noch, was Jesus gesagt hat? Simon, Simon, Satan has desired to sift you like wheat. Simon, Simon, der Satan will dich sieben wie den Weizen. And then he said, but I have prayed that your faith will not fail. Dann sagte er, aber ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht versagt. Did you know that that prayer of Jesus was answered? Wusstest du, dass dieses Gebet von Jesus erhört wurde? In the moment of the temptation, he did fail. But here in the letter we see that he still had the faith. Im Moment der Versuchung hat Petrus zwar versagt, aber hier im Brief sehen wir, dass er immer noch den Glauben hatte. You see, many times we look at the present situation, we say, oh, I've messed up, I failed. Oft schauen wir auf die aktuelle Situation und sagen, oh, ich habe es vermasselt, ich habe versagt. But Jesus never prayed a prayer that was not answered. Aber Jesus hat nie ein Gebet gesprochen, das nicht erhört wurde. And here, years later, we have the answer to the prayer of Jesus. Und hier, Jahre später, haben wir die Antwort auf das Gebet von Jesus. His faith did not fail. He came back encouraged by Jesus himself. Der Glaube von Petrus hat nicht versagt. Er kam zurück, ermutigt von Jesus selbst. And now he's there encouraging his brothers and sisters because he can empathize with them. Nun ist er da, um seine Brüder und Schwestern zu ermutigen, weil er mit ihnen mitfühlen kann. Tomorrow we're going to finish this letter. Morgen beenden wir diesen Brief. See you tomorrow. Bis morgen.